Erster siehst du ein Tier von deinem Nachbarn? Es ist verloren. Du sollst ihm helfen. Bringe das Tier zurück zu deinem Nachbarn. Zweiter, dein Nachbar wohnt weit weg. Oder du kennst ihn nicht. Nimm das Tier zu dir nach Hause. Behalte es, bis dein Nachbar es sucht. Dann gib es ihm zurück. Dritter, mache das Gleiche mit einem Esel. Mache das Gleiche mit Kleidung. Mache das Gleiche mit jedem verlorenen Ding. Du findest es. Gib es deinem Nachbarn zurück. Hilf ihm immer. Vierter, siehst du einen Esel oder Ochsen fallen? Es ist das Tier deines Nachbarn. Du sollst helfen. Hilf ihm, das Tier aufzurichten. Fünfter, eine Frau soll keine Männerkleidung tragen. Ein Mann soll keine Frauenkleidung tragen. Gott mag das nicht. Sechster, du findest ein Vogelnest. Es ist auf einem Baum oder am Boden. Die Mutter sitzt auf den Jungen oder Eiern. Nimm nicht die Mutter und die Jungen. Siebter, lass die Mutter wegfliegen. Nimm nur die Jungen. Dann geht es dir gut. Du wirst lange leben. Achter, baust du ein neues Haus? Mache ein Geländer auf das Dach. Dann fällt niemand herunter. Sonst bist du schuld. Neunter, pflanze nicht zwei verschiedene Dinge im Weinberg. Sonst gehört alles Gott. Die Saat und die Früchte. Zehnte, pflüge nicht mit einem Ochsen und einem Esel zusammen. Elfter, trage keine Kleidung aus zwei Stoffen. Nicht aus Wolle und Flachs zusammen. Zwölfter, mache Quasten an die vier Ecken deines Mantels. Dreizehnter, ein Mann heiratet eine Frau. Er schläft mit ihr. Dann mag er sie nicht mehr. Vierzehnter, er sagt schlechte Dinge über sie. Er sagt, ich habe sie geheiratet. Aber sie war keine Jungfrau. Fünfzehnter, die Eltern der Frau sollen Beweise bringen. Sie zeigen, dass sie Jungfrau war. Sie gehen zum Tor der Stadt. Sie zeigen es den wichtigen Männern. Sechzehnter, der Vater sagt zu den wichtigen Männern, ich gab meine Tochter diesem Mann. Jetzt mag er sie nicht mehr. Siebzehnter, er sagt, deine Tochter war keine Jungfrau. Aber hier ist der Beweis. Sie zeigen das Betttuch. Sie zeigen es den wichtigen Männern. Achtzehnter, die wichtigen Männer nehmen den Mann. Sie bestrafen ihn. Neunzehnter, er muss 100 Silberstöcke bezahlen. Das Geld bekommt der Vater der Frau. Der Mann hat schlecht über die Frau geredet. Er muss sie behalten. Er darf sich nie von ihr trennen. Zwanzigster, was der Mann sagt, ist wahr. Die Frau war keine Jungfrau. 21. Mann bringt die Frau vor ihr Elternhaus. Die Leute der Stadt steinigen sie. Sie hat Schande über Israel gebracht. Sie hat Böses getan. Du sollst das Böse entfernen. 22. Ein Mann schläft mit einer verheirateten Frau. Beide müssen sterben. Der Mann und die Frau. Du sollst das Böse entfernen. 23. Ein Mann schläft mit einer verlobten Jungfrau. Das passiert in der Stadt. 24. Bringt beide zum Stadttor. Steinigt sie zu Tode. Das Mädchen hat nicht um Hilfe gerufen. Der Mann hat die Frau des Nachbarn verletzt. Du sollst das Böse entfernen. 25. Der Mann trifft die verlobte Jungfrau auf dem Feld. Er zwingt sie. Er schläft mit ihr. Nur der Mann muss sterben. 26. Dem Mädchen soll nichts geschehen. Sie hat nichts Böses getan. Es ist wie ein Überfall. Jemand tötet seinen Nachbarn. 27. Sie war auf dem Feld. Sie konnte um Hilfe rufen. Aber niemand konnte ihr helfen. 28. Ein Mann trifft eine unverlobte Jungfrau. Er nimmt sie. Er schläft mit ihr. Sie werden erwischt. 29. Der Mann muss 50 Silberstöcke bezahlen. Das Geld bekommt der Vater. Die Frau gehört ihm. Er hat sie verletzt. Er darf sich nie von ihr trennen.